Wenn sie sich nun abwenden, so haben wir dich nicht als Hüter über sie gesandt. Dir obliegt nur die Übermittlung der Botschaft. Und siehe, wenn wir den Menschen von uns Barmherzigkeit kosten lassen, ist er froh darüber. Wenn sie aber etwas Böses trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, gewiss, dann ist der Mensch sehr undankbar.